Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Ach, geht schon los. Und dem Martin. Hallo Marcel, hallo Tobi. Ja, es geht los mit der Folge 220. Und Marcel hat einen offensichtlichen Zahlenfakt für uns, ACDC ja, und so. Also es ist super schade, dass wir kein Netzpolitik-Podcast sind, denn der Zahlenfakt ist Netzspannung. Ja, das wäre eine spannende Sendung. Ja, 220 kennen wir von der Netzspannung, 220 Volt. Und das Interessante ist... Alt. Wobei, ist das wirklich so? Das Interessante ist alt, genau. Also früher war die Netzspannung 220 Volt, aber die ist mittlerweile mit Großbritannien unifiziert auf 230 Volt hochgepusht worden. Ja. Denn Großbritannien hatte 240 früher. Ja. Also in Europa beträgt die Netzspannung 230 plus minus 23. Genau. Also ist die 220 auf jeden Fall hier noch gut. Ist mit drin. Ja. Ja. Aber ich glaube, wir sind auch die nächsten... jetzt 20, 30 Folgen noch in der Netzspannung. Juhu, es bleibt spannend. Alle Fakten bleiben uns die Netzspannung generiert, garantiert. Ja, also es bleibt spannend bei den Fanboys. Und dann gut. Ja. Und es bleibt auch spannend bei Apple, weil Apple ist ja doomed. Apple ist einfach sowas von dem Untergang geweiht. Ja. So auch klar ersichtlich in den aktuellen Quartalszahlen, die wir mal wieder nicht gelesen haben oder nur kursorisch. Aber die Experten sind sich einig, alles ist ganz schrecklich. Ja, weil die sind natürlich nicht, haben sich nicht verdoppelt. Die haben sich nicht verdoppelt und sind hinter den Fantasiezahlen zurückgeblieben, die man sich ausgedacht hat. Ja. Deshalb ist der Aktienkurs dann auch gleich 6% eingebrochen. Also es gibt ja eine generelle Regel bei Apple, wenn man Aktien kaufen will, kaufen nach Veröffentlichung der aktuellen Zahlen oder nach Keynotes. Einer Keynote. Also immer nachdem Apple was sagt im Prinzip. Genau. Dann ist immer Apple ein bisschen günstiger. Ja. Also eigentlich, selbst wenn man die Apple-Aktien gar nicht lange hält, mit dem Trick machst du immer Gewinn. Tja. Außer du musst irgendwelche Steuern auf die Aktien zahlen. Und so weiter. Ja, ja, ich hab das Gefühl, da muss man aber noch Gebühren reinrechnen und dann macht man auch keinen Gewinn. Ja, aber so an sich, die Quartalsumsätze zeigen halt mal wieder hier, iPod verkauft sich nicht mehr so gut und iPad kränkelt auch weiter vor sich hin, was bei iPad natürlich bedeutet, dass sie trotzdem viel verkaufen, aber das Wachstum ist halt irgendwie nicht gegeben. Und ja, ansonsten ja, sieht Apple alles Watch ganz gut aus eigentlich, aber sie haben halt irgendwie... nicht die Fantasiezahlen erreicht, die man gerne gehabt hätte. Apple Watch hat eine lächerliche 97% Customer Set, also im Grunde. Ja, ja. Naja, also iPad würde ich jetzt auch nicht kaufen. Wer weiß, was da jetzt im Herbst kommt. Ja. iPods würde ich allerdings jetzt kaufen. Denn da gab es neue. Ach, da gibt es neue? Also Touches meinst du? Touches. IPod. Aber auch die anderen, ja, oder? Gibt es noch andere iPods als Touches? Es gibt noch andere tatsächlich, ja. Ich glaube, die wurden sogar auch geupdatet oder so, aber ja. Es gibt aber neue iPod Touches und die neuen iPod Touches sind alte 5S ohne Antenne? Nein, stimmt gar nicht. Die haben den neuesten Chip drin, sind aber noch vom Formfaktor 5S. Das heißt also unterm iPhone 6, das heißt der Formfaktor wird uns auch länger erhalten bleiben. Das war aber eh klar durch den Kompatibilitätsmodus, den es auf dem iPhone 6 und 6 Plus gibt, beziehungsweise durch den Kompatibilitätsmodus auf dem iPhone 6, wo man den Bildschirm hochblasen kann. Da werden die Maße vom iPhone 5S benutzt, Bildschirmmaße, das heißt, das ist eh noch weiter drin. Hat mich insofern auch nicht verwundert. Ich bin ganz froh, dass es endlich neue Touches gibt, weil die dann als Entwicklergerät dann doch erschwinglicher sind. Ja, und ist auch ganz schön, dass da eine ordentliche Kamera dran ist jetzt wieder. Da haben sie halt jetzt so die aktuellen Sachen reingebaut. Ich weiß nicht, ob es auf 6-Niveau ist, aber zumindest 5S-Niveau sollte es haben. Bisschen irritiert hat mich die Farbwahl, nämlich rosa und pink. Nein, rosa und, rosa und hellblau. Rosa, Pink und Magenta, alle Farben. gibt auch ein Product Red. Wie immer. Ja, ansonsten gibt es nicht viel Neues von dieser ganzen Zahlenorgie. Apple verkauft weiter gut Kram und ich denke, der Aktienkurs erholt sich auch wieder. Gibt es denn jetzt Schätzungen, wie viele Apple Watches das waren? Also Tim sagt immer noch nichts. Ich habe sie gerüchten ja so ein bisschen rum. Sehen. Also es ist ja immer an sich, die Zahlen gehen ja unter in der Other-Kategorie. Aha. Und man weiß halt nicht, wie viele dieser Other-Kategorie die Apple Watch ist und wie viele davon die alten iPods. Und dann die alten iPods halt irgendwie so langsam komplett abbauen, geben halt davon aus, dass über die Hälfte Apple Watches sind. Was halt so bedeuten würde, dass es so um die 3 Millionen Apple Watches sind, die sich verkauft haben. Lustigerweise sagt Tim Cook, dass sie jetzt also gegen Ende der Periode mehr verkauft hätten als Anfang der Periode, was also diese Gerüchte, die vor ein paar Monaten rumgingen, dass sich die Apple Watch jetzt schlechter verkauft als zum Start, halt irgendwie so ein bisschen ad absurdum führt. Naja, es ist auch einfach so, dass der iPhone-Launch und der iPod-Launch und der iPad-Launch alle total verklärt sind, weil diese Geräte jetzt halt überall zu sehen sind. Ja. Das waren sie aber überhaupt nicht am Anfang. Nee. Die waren gar nicht überall zu sehen. Nicht jeder hatte ein iPod, nicht jeder hatte ein iPhone, nicht jeder hatte ein iPad. Gar nicht, man wurde angeguckt wie ein Auto. Das war ziemlich, ziemlich selten und genau, es war nämlich ziemlich selten und das vergisst man so leicht. Und deswegen denken alle, oh, das trägt ja niemand eine Apple Watch. Ja. Wobei ich schon schätze, dass die Hälfte der Apple Watches in die Bay Area gegangen sind, aber naja. Ja, ja, ich möchte nicht wissen, wie das sich bei den anderen Geräten so verteilt. Ja, gut. Aber man wird auf jeden Fall angeguckt wie ein Auto, wenn man eine hat, weil die braucht man ja nicht. Ja, ja. Und also da sind sich die Leute schon sehr einig, dass man die Uhr nicht braucht. Das war beim iPhone anders. Also, da haben auch viele gesagt, oh, was soll das? Aber irgendwie war es einleuchtender. Ich habe in der Anfangszeit schon auch viel diskutiert, ob man dieses mobile Internet braucht. Ja. Ich finde es interessant, dass man Dinge immer brauchen muss. Ja. Ja, ja, klar. Also auch nicht nur der Rechtfertigungsdruck, sondern so quasi von mir aus, wenn jemand mir sagt, hey, es ist eine Apple Watch, dann erzähle ich ihm auch gleich, warum ich die brauche und dass man die eigentlich nicht braucht und so. Also das, I don't know. Auf der anderen Seite, was braucht man schon? Ja, was braucht man schon? Ja, mittlerweile sind sich die Leute einig, dass man ein Smartphone braucht. Das war 2007 nicht so, dass man sich einig war. Ja. Also ich glaube, auch in 5 Jahren sind sich die Leute einig, dass sie irgendwas am Handgelenk tragen. Was das sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Mal sehen. Ich würde auch in Frage stellen, ob das eine mehrheitsfähige Position ist, dass man ein Smartphone braucht. Also wir sind, glaube ich, auf dem Weg dahin, dass das mehrheitsfähig wird, aber ob das schon so weit ist, weiß ich nicht. Also du wirst eher komisch angeguckt, wenn du keins hast, so ein altes. Die Frage ist, warum man überhaupt immer komisch angeguckt wird, wenn man nicht genau das Gleiche macht, was die meisten machen. Weil die Leute sind halt Trotteln. Ja. Die brauchen irgendjemand zum komisch anschauen. Ja. Ja. Na gut. Gut, das nehmen wir als abschließendes Fazit für dieses Thema mit und gehen fließend über zu Microsoft ist doomed. Die haben nämlich auch Quartalszahlen veröffentlicht und die haben sogar Verlust gemacht. Ja. Verlust, Verlust. Verlust, Verlust. So, nicht nur weniger Gewinn, sondern so richtig nicht gut, weil Hauptsache Nokia. Also dieses Projekt ja, Nokia. Sorry, ich kann nicht Nokia kaufen und dann nichts damit machen. Ja, aber das ist passiert und jetzt müssen sie Nokia halt mehr oder weniger abschreiben und das passiert dieses Quartal und dementsprechend sieht das da nicht gut aus mit den Zahlen. Tja, tja. Naja. Ja. Microsoft ist doomed. Microsoft ist doomed. Für diesen qualitativ hochwertigen Finanzanalytik-Podcast haben Sie angeschaltet. Herzlich willkommen. Weiter zum nächsten Thema. Das hat mich persönlich sehr gefreut und das ist nur eine kleine Randnotiz, aber es ist halt mal so einer der wenigen Punkte, wo Apple tatsächlich Dinge tut, die für Entwickler gut sind. Sie haben jetzt tatsächlich es abgeschaltet, dass man von iOS Beta-Versionen Reviews verfassen kann im App Store. Ah, was eine sehr, sehr gute Sache ist. Weil als Entwickler versucht man natürlich darauf zu reagieren, wenn die App für die Beta des neuen Betriebssystems noch nicht ganz funktioniert. Es ist aber natürlich nicht hilfreich, wenn eine Public Beta draußen ist und Leute, die diese Public Beta installiert haben, dann in den App Store schreiben, alles scheiße, die App stürzt ab, ja. Weil halt auf dem neuen Betriebssystem die Anpassung noch nicht passiert ist. Also da führte Apple bisher auch so ein bisschen das eigene Beta-Programm ad absurdum, weil man halt als Entwickler wieder keine Zeit hatte, um zu reagieren, weil sie halt auch die Public Beta so das Release vorgezogen haben für manche. Mhm. Und dementsprechend ist es eine ganz gute Methode, da zu sagen, ja, du kannst die Public Beta installieren, aber dann kannst du auch bitte keine App Store Reviews verfassen. Ja, auf der anderen Seite hätte ich dann trotzdem gerne, dass die Leute einfach einen Report-Button haben, wo sie direkt an den Entwickler, meinetwegen mit einer Schnittstelle, mit einem Style-Sheet, mit einem Report-Sheet von Apple an den Entwickler was schreiben können. Ich habe jetzt gerade wieder eine Review und da steht, ja, ist total sluggy und funktioniert nicht richtig. Ich weiß nicht, welches Gerät das ist. Ich weiß nicht, unter welchen Umständen. Ich weiß nicht mehr, ob er die Beta noch vielleicht installiert hat und noch kurz vorher die Review geschrieben hat. Ja. Ja. Ja, also diese Firewall, die Apple da aufgezogen hat zwischen Entwicklern und Benutzern, die ist leider sehr, sehr nervig. Ja. On other news, ich habe ja erzählt, dass ich meinen ersten Bug Report eingereicht habe bei Apple und juhu, er wurde gefixt. Er wurde gefixt. Oh, ja, leid. Ohne dass ich jetzt Feedback habe, dass mein Report gefixt wurde, wahrscheinlich. Ist dein Bug Report noch offen? Der ist noch offen, ja. Dann hast du keine Auswirkungen gehabt. Ja, das nehme ich an. Trotzdem, das Problem ist gefixt. Das Very ist mir nice. Viel wichtiger, als ja, ja. dass ich der Grund war, dass es gefixt war. Was war das Problem eigentlich gleich wieder? Die Sprite Atlases wurden falsch generiert. Ach ja. Für PDFs. Ah ja, stimmt. Ist ein reines Beta-Problem gewesen. Aber man weiß es natürlich nicht. Das sind ja immer so die nervenzehrenden Wochen. Zwischen Beta und Release, weil du nicht weißt, welche Bugs werden gefixt und welche nicht. Ja, ist es eine Veränderung, ist es eine beabsichtigte Veränderung, ist es eine Veränderung, die nicht als Bug klassifiziert wird oder ist es ein Bug? Das war ja, also es gibt jetzt schon die Beta 4 und da sind jetzt auch Sachen gefixt, die meine alte App wieder besser laufen lassen, also die alte Version, die jetzt schon im Store ist, wieder besser laufen lassen und ja, auf der anderen Seite haben sie einen anderen Bug gefixt, wo sie einfach ein Häkchen, was im Interface-Builder gesetzt war, ignoriert haben. Und das ist natürlich böse, dass sie den gefixt haben, weil das genau das Falsche macht, das Häkchen. Also für alle, die jetzt iOS 9 installiert haben und Rules lässt sich keinen Multitouch bedienen, das liegt an einem Bugfix. Oh nee. Sowas passiert. Ich finde es ja, mir ist es lieber, dass sie es fixen. Dass sie nicht sagen, nicht diese Haltung haben, oh, das ist jetzt Legacy falsch gewesen und so viele haben sich drauf verlassen, deswegen fixen wir es nicht. Ja. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Ja. Naja. An der Stelle unterscheidet sich ja Microsoft und Apple. Ja. Also in der Philosophie. Was, und ich finde auch, die von Apple ist die kurzfristig schmerzhaftere, aber insgesamt bessere. Ja, okay. Wobei man aber schon sagen muss, dass Microsoft jetzt nicht so extrem ist, irgendwie Beta-Seeds irgendwie zu supporten in ihren Back-Compatibility-Efforts. So, ja, also, stimmt. So weit geht es dann doch nicht. Klar kannst du immer noch irgendwie Windows 95 Codepfade ausnutzen. Aber irgendwie die Public Preview 3 von Windows 2000, da kannst du dich nicht drauf verlassen, dass das noch genauso funktioniert. Nee, das war schon das offizielle System, also iOS 8. Ach, iOS 8 hatte den Bug. Ach so, ich dachte, eine der Betas. Und iOS 7 gewesen. Hatte den gleichen Bug. Oh, ja dann. Das war einfach, sie haben einfach diese Einstellung ignoriert und jetzt haben sie die Einstellung nicht mehr ignoriert. Faszinierend. Nun ja, wo wir bei Apple schon sind und uns fragen, warum Apple Dinge macht und warum Apple manche Dinge nicht macht. Mhm. Apple stellt jetzt noch mehr Automenschen an. Namentlich meine ich damit den früheren Fiat Chrysler oder einen Chef von Fiat Chrysler, den Apple jetzt angeheuert hat, ein gewisser Doug Betts. Und der war vorher Quality Control Lead bei Fiat Chrysler und übernimmt jetzt neue Aufgaben bei Apple. Was auch immer das sein mag. Gott. Da geht's ja drunter und drüber. Drüber. Ja, das Auto kommt, wer weiß wann, irgendwann kommt's. Nein. In 10 Jahren vielleicht. Das, nein. Also die Gerüchteküche sagt 2020 kommt das Apple-Auto. Das Apple-TV-Auto. Das Apple-TV-Auto, genau. In Wirklichkeit ist ja, es einfach nur ein Apple-TV mit Rädern. Ja, und zwar erstmal ohne SDK. Ja. Das fährt erstmal, in die, ja, die Route auf dem iPhone rein. Berechnet wird. Das wird dann ins Auto geschickt. Du setzt dich rein und es fährt dich dahin, wo du hin sollst. Nein, nein, nein, nein. Das fährt erstmal nur nach Cupertino. So. Ja. Und dann in der nächsten Version kann man dann auch selbst irgendwo hinfahren. Keine Ahnung, auf jeden Fall kommt da irgendwas. Ja, das wird dann so der Zeitpunkt, wo ich mich nicht mehr so für Apple interessiere. Ja, ja, das geht mir auch so. Also ich lese das alles hier und denke mir so, Autos, wen interessiert denn Autos? Aber natürlich interessieren viele Leute Autos, aber irgendwie so, das ist so ein Apple-Produkt, das mich überhaupt nicht interessiert. Und ich kann mich sogar mit Grenzen für Apple Hi-Fi begeistern. Aber das ist so vielleicht das Erste, dass ich es mir gar nicht irgendwie. Naja, aber es wird ein Auto, das gibt es dann in Space Gray, Silber und Gold. Ja. Also. Lustigerweise interessiert mich die Autothematik schon, weil ich jetzt dann irgendwann mal wieder ein neues Auto brauche. Hm. Und speziell mich, weil der verlinkte Artikel bringt mich drauf, der quotet den Elon Musk, der Chef von Tesla, ja. Tesla Motors, dass Apple klaut von uns immer wieder, poacht von uns immer wieder so Angestellte, aber wir haben von Apple schon 5-mal mehr abgeworben als die von uns. Mhm. Ich möchte mir, wenn es geht, so ein elektrisches Auto kaufen. Und wenn dann Apple da auch mit dabei ist, also sind wahrscheinlich dann ähnlich unerschwinglich wie Tesla. Von dem her ist es dann wieder Unsinn, vor allem weil Apple kein Auto baut. Ich call das jetzt, Apple baut kein Auto. Ja, vor allem, Apple ist halt eine Software-Company und eine Hardware-Company. Aber egal, ob es eine Software- oder eine Hardware-Company ist, die 1.0er-Versionen sind halt 1.0er-Versionen. Und bei einem Auto kannst du keine 1.0 veröffentlichen. Das geht nicht. Doch, das passiert regelmäßig. Kauft euch keine Neuwagen. Kauft euch erst das zweite kauft Modell. Kauft euch nicht das erste Modell von Fiat Punto. Fiat Grande Punto. So wie ich. Lernt von meinen Fehlern. Die sollten lieber Straßenbahnen machen, das wäre lustiger. Naja, Applebahn. Der Mac wurde ja beworben als Bicycle for your mind. Mhm. Und das Auto können sie dann als Bicycle for your ass oder so. Keine Ahnung. Mind your bicycle. Genau, mind your bicycle ist auch schön. Ja. Nun ja. Wir warten gespannt ab und gucken mal, ob es 2020 noch die Fanboys gibt und ob Podcasting noch existiert. Und dann sehen wir im Rückblick viel klarer. Dann werde ich Tobi mit seiner Prophezeiung konfrontieren. Genau. Ja. Also mir wäre Home Automation lieber. Wie sagt man das auf Deutsch, dass man seine Worte essen muss? Du musst deine Worte essen. Dann werde ich meine Worte essen müssen. Hut isst man auf Deutsch. Zurücknehmen. Ja. Dann werde ich meinen Hut zurücknehmen und dort meine Worte daraus essen. Ja, du kannst nicht den Hut ansehen und essen. Haben und essen, ja. Ja. Genau. Ja. Soweit dazu. Soweit dazu. Als nächstes habe ich auf der Liste ein sehr schönes YouTube-Video. Genau, und zwar ein 6-Teiler. Ich habe da ganz unbedarft in den ersten Teil reingeschaut, dachte nach 3 Minuten, jetzt ist es vorbei. Das war so eine Animation. Dann ging es noch 5 Minuten und dann kamen noch 5 andere Teile. Ja. Und es führte dann dazu, dass ich wie gebannt davor saß und mir das alles reingezogen habe. Das ist ein Video von dem Typen, der Who is Phil Fish gemacht hat. Genau. Ah. Genau. Es geht um Gamergate. Ja. Und man hat das Gefühl, er hat jetzt das Video auch extra ein bisschen zurückgehalten, bis das nicht mehr ganz so brodelt. Habe ich das war ein Gefühl von mir. Keine Ahnung, vielleicht ist er jetzt einfach gerade fertig geworden. Ja. War wohl auch eine Mammutsache. Ja, ja. Hm. Also er hat ja diesen Kickstarter gemacht nach diesem Phil Fish Video, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Aber ich denke, in der Produktion hat das durchaus gedauert. Ja. Es ist, ich habe es mir auch angeschaut, ich bin noch mitten im letzten Teil und es ist vorrangig erstmal ein ganz gutes Roundup, was so Gamergate ist, wo das herkam und was die angeblich für Ziele verfolgt haben. Und mündet dann so ein bisschen in eine Ursachenforschung oder den Versuch nachzuvollziehen, wie Gamergate so viel Traktion, Bodenhaftung, Reibung gewinnen konnte. Also was ich wahnsinnig spannend an dem Video fand, dass es eigentlich auf der Metaebene geblieben ist. Das heißt, es hat das Phänomen beschrieben, ohne sich auf die inhaltliche Ebene herabzulassen. Ja, aber auch was ich damit, genau, weil die egal ist. Also das Video spricht über die Prinzipien, die hinter diesen ganzen Phänomenen stecken, so wie sie hinter anderen Dingen auch stecken. Also es ist ja nicht bloß Gamergate, was nach diesen Prinzipien funktioniert. Ja. Und das fand ich gut, weil sobald man sich in dieses ja, aber Zoe Quinn hat das und das gar nicht gemacht, begibt. Spielt man das Spiel mit. Spielt man das Spiel mit und setzt sich auf einer Ebene auseinander, die nirgendwo hinführt. Ja. Glaube ich. Ja, also ich finde das auch deshalb gut, weil das eine sehr gute Analyse ist, was so die ich sage jetzt mal, psychologischen Hintergründe hinter der ganzen Geschichte angeht. Und vor allem auch den letzten Teil finde ich sehr gut, weil er so ein bisschen fazitär irgendwie sagt, was kann man eigentlich machen? Gerade als jemand, der nicht direkt betroffen ist und der potenziell in einer Situation ist, wo er was machen kann, weil er nicht irgendwie unter Dauerfeuer und Belästigung steht. Gerade auch dann da das Resümee zu ziehen, um jetzt mal Spoiler, I guess, das Resümee zu ziehen, zu sagen, du wirst diejenigen Leute, die sowieso angry sind und zu dir schon kommen, unter dem Vorwand. Glaube ich nicht, was ich sagen will, aber beseelt von Gamergate, ist glaube ich ein schöner Ausdruck, die wirst du nicht überzeugen und die wirst du nicht bekehren, aber es geht darum eben zu zeigen, dass die in Anführungszeichen erstens nicht die Mehrheit und die einzigen sind, die sich dazu äußern, und vor allem die zu überzeugen, die potenziell von dieser Bewegung rekrutiert werden könnten. Was ich auch sehr interessant fand, ich musste da an einen Artikel denken, der so ein bisschen die Gamergate-Tweets auseinandergenommen hat und so Prozentzahlen aufgelistet und Statistiken gemacht und wie viele waren davon Beleidigungen und blablablub. Das war ja ein Artikel, der gegen Gamergate war und der aber auch von Gamergate-Seite dann auseinandergenommen wurde. Ja, aber da sieht man doch, dass nur ein winziger Teil belästigt und so weiter. Wenn man sich aber dieses Video anguckt, dann merkt man, dass diese Diskussion total für totaler Bullshit ist. Ja. Weil das Prinzip genau darauf fußt, dass nicht alle Drohungen aussprechen und nicht alle Bombenanschläge ankündigen. Und ja, so ja, weiter. Klar. Also das wird in dem Video auch so ein bisschen besprochen, dass der typische Gamergate-Mitläufer, der jetzt selber nicht so die krassen Belästigungen loslässt, einerseits so ein bisschen von dem Gesamtklima profitiert und andererseits aber so, weil er mit den ganz schlimmen Teilen von Gamergate über einen Kamm geschoren wird, nie so eine richtig inhaltliche Auseinandersetzung mit seinem Zeug bekommt und deswegen immer frustriert und immer in dieser Bewegung, die er sich da selber ausgesucht hat, bleiben wird. Und der harte Teil von Gamergate, der sieht halt, dass das weiter schwelt, statt dass es so kurz einmal ein Furz im Ofen ist und wieder ausgeht. Ja. Ja, und sehr spannend fand ich auch diesen ganzen Exkurs darüber, also Angry Jack heißt ja das Video und Angry Jack ist sozusagen dieser Proto-Gamer-Gater, der oder dieser Mitläufer-Gamer-Gater, der selber gar nicht so extrem ist, aber sich angegriffen fühlt. Und da fand ich sehr, sehr spannend, so diesen ganzen Komplex, dass, hey, wenn Sarkisian irgendwie recht haben könnte, dann bin ich eine schlechte Person, weil ich ja Spiele mag, die schlecht sind. Und diese ganze Einordnung der Welt in gute Menschen und schlechte Menschen, ich glaube, also mir ist das auch sehr, sehr über den Weg gelaufen in dieser ganzen Netzpolitik-Debatte in den letzten Jahren. Und ich glaube, das führt genau dazu, dass sich die Leute aufteilen in die Gruppe der Leute, die eben gegen Gamergate sind und dieser Angry Jacks, die sich ganz stark auf diese Position dann zurückziehen, dass ich muss irgendwie mein Selbstbild behalten, dass ich eine gute Person bin. Deswegen muss ich bei Gamergate mitmachen. Ja. Das Video ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Ja, es zeigt halt sehr plastisch, wie Privilegien funktionieren und wie man quasi reagiert, wenn Privilegien hinterfragt werden. Und ist vielleicht dahingehend auch ein ganz gutes Anleitungsding, wie man vielleicht mit sowas umgehen kann, ohne Angry Jack zu werden. Ja. Die Stelle fand ich auch sehr gut. Da hat er so verschiedene Beispiele in dem Video, wo Leute in privilegierten Positionen sagen, ich will mich jetzt mit diesem Scheiß gar nicht auseinandersetzen müssen, wenn dann Frauen um Gleichberechtigung kämpfen. Und daraus resultiert halt dann, ich will nicht drüber nachdenken müssen. Und daraus wird halt dann auch so dieses, ich will aber kein Arsch sein und ich will problematische Sachen weiter unreflektiert konsumieren dürfen, ohne ein Arsch zu sein. Und da sitzt dann so der Kern von dem Konflikt auf der Gamergate-Seite. Ja, aber bevor wir hier lange alles nacherzählen, was da passiert, guckt euch das einfach an. Er macht das, er hat das einen sehr schönen Spannungsbogen und den kriegen wir hier eh nicht zustande. Insofern angucken und ist auch irgendwie jetzt nicht so super lang. Ist so die Folge einer Fanboys, also die Länge einer Fanboys-Folge. Ich muss dazu sagen, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, es geht um was völlig anderes. Mhm. Also wenn euch die ersten 5 Minuten ein bisschen irritieren, die kann man durchsitzen. Da ist einfach bloß die Geschichte, wer ist Angry Jack und so. Das hat mich gar nicht interessiert. Und ich dachte erst, bin ich überhaupt im richtigen Video gelandet? Was soll das? Und dann geht's richtig los. Ja. Gut. Wo wir dann schon bei Dingen sind, die man konsumieren kann, kann mich auch offiziell den Konsum einleiten. Das erste Thema, das offiziell als Konsum durchgeht, ist auch was auf YouTube. Ich wollte nämlich einen YouTube-Kanal empfehlen. Der YouTube-Kanal, den ich empfehlen möchte, heißt Vsauce, also V und Soße. Und ist so eine Art Peter Lustig für Erwachsene. Weiß nicht. Also wer PBS Idea Channel kennt mit Mike Rugnetta, was ich auch schon ein paar Mal empfohlen habe, es ist so ein bisschen mehr von dem, nur mehr mit Naturwissenschaft und mehr Abschweifen. Also er macht dann so Videos wie wie schnell ist die Dunkelheit und spricht dann darüber so über Lichtgeschwindigkeit und was Lichtgeschwindigkeit eigentlich bedeutet und warum sich Schatten schneller als das Licht bewegen können. Und ob das dann irgendwie die Relativitätstheorie kaputt macht oder nicht, Spoiler nicht. und er macht das in einem sehr schönen Stil, der zumindest mir sehr gefällt und so fast beruhigend wirkt auf mich irgendwie. Und ich kann jedem mal empfehlen, da reinzugucken. Es ist ein sehr schönes Format. Schön. Ja. Sieht sehr witzig aus. Aber Schatten können sich ja nicht schneller als Did the past really happen? Ja. The past really happen? Ja. Also Sie sehen, sieht witzig aus. Es sind so 10 bis 12 Minuten pro Video. Sieht nach angenehmen Happen aus. Ja, und er springt halt wirklich durch die Themen wie ein junger Bock sozusagen. Und das ist sehr lustig, irgendwie vom Dings ins Dings zu kommen. Hundertsten ins Tausendste. Genau. Das macht sehr viel Spaß. Gut. Ist du dein Hut? Nicht um Hutessen geht's im nächsten Spiel. Genau, The Bug Butcher. The Bug Butcher ist ein deutsches Spiel aus dem Umfeld der Indie-Arena. Deswegen habe ich davon schon länger gehört. Ist jetzt im Early Access auf Steam, soll irgendwann wohl auch für iOS erscheinen und Android. Kennt ihr noch Peng? Nee. Peng für den Amiga, das habe ich damals gerne gespielt. Nee. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Klon nennen kann. Dafür weiß ich nicht mehr genau, gut genug, wie Peng ging. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Klon. Aber vielleicht ist es auch einfach inspiriert davon. Keine Ahnung. Also das Ganze funktioniert so, du hast so ein kleines Männchen, das läuft durch verschiedene Räume und dann kommen Monster von oben, die sich so wie Gummibälle bewegen. Die hüpfen immer auf dem Boden rum. Und du kannst auf sie schießen von unten, also du kannst immer nur nach oben schießen. Wenn du eins anschießt, dann teilt sich das in zwei kleinere. Und dann irgendwann die ganz kleinen, die sind dann halt weg. Da klingelt so ein bisschen was bei mir. Genau. Wunderschön animiert haben sie es. Also da wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt. Ja, das ist grafisch großartig. In die Animationen und ich finde es auch ganz nett so, du arbeitest da mit einem Wissenschaftler zusammen, der immer den Computer hackt, während du die Monster abschießt. Das ist ganz gut gelungen, finde ich, so diese ganze Sache. Was mich gerade ein bisschen nervt, ist, dass ich die Pfeiltasten nicht benutzen kann. Ich weiß, habe jetzt noch nicht reingeguckt, ob ich das umstellen kann. Wahrscheinlich kann ich es schon, wenn nicht, es ist ja auch noch Early Access. Ja. Sondern ich muss A und D benutzen, um zu latschen. Was mich nervt, weil ich gerne auf der rechten Seite dann bleiben würde. Übrigens, um deine Frage nach dem Klon oder Vorbild zumindest zu beantworten. Sie schreiben in der Beschreibung auch auf Steam, The Core Mechanics Hold Old Ties to the Classic Arcade Shooter Super Pang. Where you shoot vertically. Ja, aber mit einem modernen Twist, sagen sie dann. Insofern. Genau, also wahrscheinlich ist es ein bisschen wie bei Hipster Wales Crossy Road. Ja. Es sind auch genug andere Sachen. Du kriegst dann neue Waffen und so weiter. Also bis jetzt finde ich sehr, sehr schön. Ist mal vom Produktionsvalues auch was aus Deutschland, wo ich denke, das könnte erfolgreich werden, wenn es mal auf Mobile geht. Ja. Spätestens. Ich weiß nicht genau, wie sie das mit den Controls machen wollen, weil du musst dich links, rechts bewegen. Gut, vielleicht linker Finger, rechter Finger. Mal sehen. Ja, Controller setzen sich ja leider nicht durch für iOS. Hoffentlich nicht so Deep-Head-mäßig. Ja, sie hätten ja die Chance mit dem Apple TV demnächst, aber ich befürchte, die werden da keinen Controller bringen. Seufz. Ja. Ja. Also schönes Ding. Mal sehen, wo sich jetzt hin entwickelt. Und ich werde es sicherlich nochmal erwähnen, wenn es dann für iOS draußen ist. Sehr gut. Wir warten gespannt ab oder spielen jetzt schon auf Windows, Mac und Linux. Windows, Mac und Linux sind auch die Plattformen, auf denen es das Spiel gibt, das ich jetzt noch kurz anspreche. Das gibt es auch auf Steam. Und das ist so ein bisschen super nerdig. Oh ja. Es ist nämlich ein Puzzlespiel, wo man kleine Assembler-Programme schreiben muss, die dann parallel ablaufen und quasi einen kaputten Computer reparieren sollen. Da bin ich schon über Jonathan Blow mal drauf gestoßen. Das ist das also. Ja, das gute Ding heißt TIS-100, also TIS-100. Und wenn man das so anguckt, dann sieht das nicht sehr, sehr toll aus. Man hat so eine Art N-Curses-Interface mit 8 Boxen, wo man Programme reinschreiben kann und so einem kleinen Output-Feld. Und man bekommt ein PDF-Handbuch dazu, das sich in der Tat dann auch, dass man fast ausdrucken sollte, weil da die ganzen Befehle erklärt werden und man da doch öfter reinguckt. Und ja, es ist irgendwie, also es ist, glaube ich, zielgruppentechnisch nicht unbedingt sehr breit aufgestellt. Aber wer zum Spaß Assembler programmiert, für den ist es, glaube ich, ein Fest. Also ich hatte da Spaß dran. Vor allem halt, dass da mehrere Programme gleichzeitig parallel ablaufen und man so ein bisschen auf White States aufpassen muss und diese Geschichten. Das macht das Ganze dann noch ein bisschen herausforderungsstärker. Wie viel Sprachwissen muss man denn haben? Also ich glaube, das ist schwierig einzuschätzen. Ich habe halt in meiner Vergangenheit Assembler programmiert und kam deswegen relativ einfach rein. Mhm. Ich denke, man braucht zumindest so eine Basis an Verständnis für algorithmische Interaktion. Also im Idealfall hat man schon mal irgendwas programmiert. NetApp Revenge gespielt. Ja, nein, vielleicht nicht. Oder Rockband. Nee, okay, also. Würdest du denken, ich habe noch nie Assembler gemacht, würdest du denken, ich kann das spielen? Ja, oder also, würdest du denken, ich muss erstmal irgendwie Assembler lernen? Nee. Also ich glaube nicht, dass du Assembler lernen musst, weil das kommt quasi mit dem Ding. Ich denke, man braucht halt so eine gewisse Programmiererfahrung, um wirklich Spaß zu haben und da einfach reinzufinden. So, das ist, was ich meinte. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt einen Assembler programmiert haben musst, per se. Mhm. Ja, aber für alle, die da so drauf sind und für die das interessant klingt, irgendwie in ihrer Freizeit Assembler-Puzzle zu lösen, die sind da ganz gut aufgehoben. Ist auch noch Early Access, aber es gibt da schon mehr Content, als man lösen kann, glaube ich. Insofern. Nice. Ja. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal so ein kleines Recap machen von drei Spielen, die wir in der letzten Zeit angesprochen haben. Erstens Journey, habt ihr es gespielt? Ist jetzt raus. Ist schon raus. Ich habe es noch nicht runtergeladen. Ich habe nur das Vergleichsvideo angeguckt. So genau, und ich habe auch bloß ein Vergleichsvideo angeguckt und habe mir gedacht, what the fuck? Man sieht überhaupt keinen Unterschied. Nee, hast du 1080p angeschaltet? Also ich habe es versucht, ich weiß, oder ja genau, das ist das Eigentliche, was ich mir gedacht habe. What the fuck? Ich schaue mir jetzt gerade ein YouTube-Video an und das YouTube-Video ist zu schlecht, dass ich einen Unterschied sehe. Ja, also das ist in der Tat so. Wenn man das Vergleichsvideo halt auf 27p abspielt, dann hat man schon Schwierigkeiten, irgendwie die Unterschiede zu sehen. Ja. Bei 1080p sieht man's, aber es ist jetzt nichts, was man irgendwie, wo man sagt, wow, total neue, krasse Erfahrung. Es ist einfach halt das alte Spiel auf der neuen Plattform in neuem Gewand. Aber das Gewand, das ist ein bisschen detaillierter als das alte, aber man kann nicht wirklich Unterschiede erkennen. Es ist eigentlich nur wichtig, dass es weiter verfügbar ist für die aktuelle Plattform, aber alles andere kannst du in der Pfeife rauchen. Also das ist jetzt kein Grund, sich eine PS4 zu kaufen, so wie ich das mal dachte. Ich kann es auch immer noch auf der PS3 spielen. Ja. Ja. Ja, es war tatsächlich so einer meiner Gründe, warum ich eine PS4 mir kaufen wollte. Ja, der nächste, wie gesagt, The Witness, mal sehen. Mal sehen. Dann Alphabär habe ich weitergespielt. Alphabär, ja. Ich hab's keine gesagt. Ahnung, wo da das Free-to-Play sein soll. Ja, ich habe da immer auch hatte noch nicht mal eine Situation, wo dann da stand, du kannst das nächste Rätsel erst lösen, wenn du 11 Stunden gewartet hast. Ja, genau. Aber hätte ich da was kaufen können? Ich glaube, du hättest was kaufen. Du hättest Bären kaufen können, glaube ich, irgendwie oder so. Weil es war auch so, es war Montag und es war das Tuesday-Puzzle. Also sehr verwirrend. In der Hinsicht, es nervt unglaublich, dass nach jedem Level ungefähr 20 Sekunden Animation, und es ist ja nicht mal Werbung, das würde ich verstehen, wenn die nicht skippable ist, aber 20 Sekunden nicht skippable, jetzt kommt ein Ei, das Ei geht auf, da drin ist ein Bär, der Bär heißt so und so, dann gibt's noch einen Schnappschuss vom Bär, halt mir die blöden Bären vom Hals, ich habe hier keine Lust zu lesen, ich will hier Wortpuzzle lösen. Und dann Sunday, June, sind so Wörter, die er nicht erkannt hat. Vielleicht war es auch nicht Sunday, sondern Thursday, keine Ahnung. Also manchmal oder Breviest hatte ich. Ich war so stolz auf Breviest. Was das ist das für ein Wort? Das ist kürzesten. Kein Briefest. Ist das nicht Briefest? Mit F? Briefest. Ah, ich weiß es nicht. Ich habe danach gegoogelt, jedenfalls gab es auch im Internet, vielleicht war es dann trotzdem falsch. Kann ja sein. Ja, aber ich habe das Problem auch umgekehrt schon irgendwie diverse Male erlebt, dass da irgendwie Wörter drin als Wörter erkannt werden, die nur mit sehr viel Fantasie tatsächlich Wörter sind. Gerade zweibuchstabig. Ja, das war auch lustig, so dieser Effekt, dass ich hin und wieder, okay, vielleicht ist mein Englisch einfach zu schlecht, das kann ja schon sein. Das, aber June gibt's. Ja. Vielleicht ist das ein Name, vielleicht fällt es unter Eigennamen und ja, sehr schön. Zählt es nicht. Tatsächlich habe ich auch hin und wieder einfach Fantasiewörter gebildet, um zu gucken, gibt's die zu, nicht gerade bei den kurzen. Ja, es ist ein bisschen zu leicht rumzuprobieren. Ja, eigentlich sind ja die langen Wörter die interessanten. Ja. Und dann will man schon. Previous gibt's nicht, oder? Also die. Das will ich jetzt aber wissen. Die. Was soll das überhaupt heißen? Die interessante Komponente von dem Spiel ist, finde ich, dass du taktisch spielen kannst. Dass du sagst, ich habe ein bisschen Kontrolle darüber, was ich für neue Blöcke aufploppe. Und du weißt, wenn du jetzt ein Wort machst, das eine totale Flut von Blöcken aufploppt, dann wirst du in 5 Zügen halt einen Haufen rote Blöcke haben, die du dann nicht mehr verbraten kannst, die dann zu Steinen werden. Und die roten Blöcke, die dich natürlich zwingen, sie zu benutzen, dieses Spannungsfeld ist interessant, aber mir hat einfach Letterpress und davor Words with Friends komplett das Wortspielgenre ausgetrieben. Also das, ich habe mich da ausgespielt. Ja, verstehe ich. Okay, Previous ist ein absolut fiktionales Wort. Was erzähle ich denn hier für einen Quatsch? Naja, Chemtrails gab es auch nicht, das hat mich dann beruhigt. Ja, stimmt. Ja, also ich finde, da an dem Spiel stimmt halt viel nicht in den Details. Und die Grundidee ist toll, aber da könnte man echt draus was draus machen. Das Core-Gameplay ist okay. Ich habe alles drumherum ist jetzt, so seltsam. Es hat seinen Höhepunkt schon wieder hinter sich. Also es hat jetzt nicht lange irgendwie meine Timelines dominiert. Ja. Und ich habe auch gemerkt, ich habe keine Lust mehr weiterzuspielen, wenn ich schon ganz schlecht war. Es gibt irgendwie auch keinen Progress. Du kannst so ein Level durchzocken und dann kriegst du halt die Prozente von den Boni, die dir die Bären, die du zufällig ausgewählt hast, geben und dann hast du halt wieder mal das Vierfache an Punkten, was Minimum in dem Level sein muss. Und naja gut, du kannst dann schon wo soll das hin? Du kannst dann den Boss irgendwie besiegen und dann kriegst du halt irgendwie neue Bären. Ja, also gibt schon ein bisschen Progress, aber es hat irgendwie auch, da hast du halt dann Zombie-Bären statt Vorbären oder so. Ja, und das dritte war Her Story. Haben wir ja du auch schon fertig gespielt? Ich noch nicht, ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich habe es jetzt auch noch fertig gespielt. Martin, du sagtest, dass es ein definiertes Ende gibt und man dann noch mehr erfährt und so. Ja. Das empfand ich nicht so. Das empfandest du nicht so? Also es gab ein definiertes Ende, was mir so ein fieses Gefühl gegeben hat, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt irgendwas kaputt mache. ich will jetzt nicht zu sehr spoilern. Aber hast du dann am Ende erfahren? Und dann hatte ich noch mal so einen kleinen Twist. Ja. Aber irgendwie lief es schon recht ins Leere für mich am Ende. Okay, interessant. Also ich brauchte halt jetzt nicht die Auflösung als die eine wahre Geschichte, die passiert ist, als Ende. Aber mir hat halt dieser Twist am Ende, der hat mir gereicht, um das irgendwie als abgeschlossen wahrzunehmen. Ja, ich hatte jetzt einfach so noch eine Szene nach dem Abspannen erwartet. Ja, okay. Oder so. Vielleicht hast du einfach auch Erwartungen in mir geschürt, die mir gesagt haben, oh, es ist aber jetzt noch nicht, dieser Twist war jetzt noch nicht das Ende, sondern jetzt kommt noch was. Und genau aus dem Grund hat sich's für mich komisch angefühlt. Wahrscheinlich. Ja. Sonst wäre ich vielleicht auch, also der Twist war nett und sonst wäre ich vielleicht auch zufrieden gewesen damit. Ich habe mir dann noch die YouTube-Videos reingezogen, ob ich jetzt am Ende irgendwie noch was verpasst habe. Ich glaube aber nicht. Und das, ja, war schon eine spannende Geschichte, die ganze Sache. Ja, es lohnt sich definitiv. Ja. Jo. Jo. Jo. Das waren so. Ja, das war doch ein guter Testdurchlauf, oder? Jetzt können wir eigentlich, Marcel, können wir anfangen, oder? Ja. So machen wir das dann. Anfangen. Ja, genau. Hä? Ich wollte nur anknüpfen an den Marcel, Anfang. Der am Anfang gesagt hat, geht schon los. Ach so. Ja, das ist ja nicht auf der Aufnahme. Da sind die Hörer genauso verwirrt wie ich jetzt. Doch, doch. Ist schon auf der Aufnahme. Ach stimmt, das ist auf der Aufnahme. Dann bin ich nur verwirrt. Stimmt. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr erschreckt. Nur verwirrt. Aber das ist ja auch ein normaler Zustand, wie alle, die hier zuhören, wissen. Und wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei sein wollt, wenn wir verwirrt sind, vor allem ich, dann könnt ihr das nächste Woche tun. Bis dahin entlassen wir euch aber in die Außenwelt und wünschen euch eine schöne Restwoche. Tschüss. Winke, winke. Hey. Heute kein Audible? Ah, hab ich vergessen. Mist. Ja, deswegen frage ich. Ja. George Audible. Ja. Nee, jetzt ist auch schon zu spät. Die Sendung ist zu Ende. Ade. We'll be right back.